Schönen Dank. Sehr verehrten Damen und Herren, Walter Schlesinger beschreibt im Schlusswort seiner bahnbrechenden Habilitationsschrift über die Entstehung der Landesherrschaft aus dem Jahr 1941. Die Entstehung der Landesherrschaft, es zeigte sich, dass der deutsche Staat weit davon entfernt war, ein Einheitsstaat zu sein. Neben der königlichen Herrschaft stand immer die Herrschaft des Adels. Hier knüpft die Landesherrschaft an. Die deutschen Landesstaaten wurzeln damit im tiefsten Grunde im Staatsdenken der germanischen Zeit. Nicht aus einer Durchmischung germanischer und antiker Elemente entstandenen gräflichen Gewalt ist die Landesherrschaft hervorgegangen, sondern aus der adligen Herrschaft rein germanischer Prägung. Zitat Ende. 1963, anlässlich des Nachdrucks dieses Buches, schrieb Schlesinger, aufrechtzuerhalten ist, so meine ich, der Grundgedanke des Buches, die Landesherrschaft sei nicht entstanden aus der Delegation oder Usurpation königlicher Rechte, obwohl selbstverständlich auch diese stattgefunden hat, sondern aus der eigenständigen Herrschaft des Adels über Land und Leute. Zitat Ende. Das Paradigma von der ursprünglichen, immunitätsähnlichen, nicht abgeleiteten Adelsherrschaft, eigenen Rechts, sollte sich als äußerst lebenskräftig erweisen. Eine großartige historische Kontinuität zeichnete sich hier ab. Über alle Krisen des Reiches hinweg, ursprünglich germanisch und stets deutsch, am Ende in den frühmodernen Territorialstaat einmündend. Landesherrschaft hieß dieses Gebilde, das sich mit erstaunlicher Zielstrebigkeit entwickelte. Die Tatsache, dass schon früher vor allem Hans Hirsch tiefgreifende Veränderungen im mittelalterlichen Gerichtswesen hatte feststellen können, also das Ende der alten Grafengerichtsbarkeit in den jüngeren Landgerichten, führte dazu, die Bedeutung der Jurisdiktionsrechte und vor allem eben der Rechte des Grafen geringer einzuschätzen, ganz zu schweigen von der Belehnung durch das Reich. Wenn es aber im fortlaufenden, steten Ausbau der Adelsherrschaften zur Landesherrschaft und damit zum Territorialstaat gegeben haben soll, dann musste der Grundherrschaft in der Tat als ökonomischer und politischer Basis des Adels für den Prozess der Staatsbildung eine große, man muss sagen, ausschlaggebende Bedeutung zukommen. Dieser Gedanke war nun allerdings nicht ganz neu und er bereitete auch Schwierigkeiten, weil sich am Ende des Mittelalters Landesherrschaft und Grundherrschaft nun einmal nicht deckten. Einen gewissen Ausweg bot die Entdeckung der Vogtei als Wurzel der Landesherrschaft, jedenfalls für die geistlichen Grundherrschaften. Zahllose dieser geistlichen Grundherrschaften waren bis zum Ende des Mittelalters unter weltliche Herren geraten, weil die adligen Vögte ihre Schutz- und Jurisdiktionsrechte schließlich zu einer Obrigkeit staatlichen Gewalt zu erweitern vermochten. Damit relativierte sich zwar die Bedeutung der Grundherrschaft an sich, speziell der geistlichen Institutionen. Dort war der Vogt eigentlich fast immer der Stärkere, jedenfalls bei der niederen Vogtei ist das so. Aber in umso hellerem Lichte erschien dafür der eigenständige Weg des deutschen Adels zu einer umfassenden Herrschaftsgewalt staatlichen Charakters. Er hat also noch einen Teil der geistlichen Grundherrschaften absolviert. Die Frage, warum nicht aus jeder adligen Grundherrschaft dann eine Landesherrschaft geworden ist, die blieb allerdings unbeantwortet. Nun, wir müssen und dürfen es uns hier ersparen, das breit gefächerte Spektrum dieser Diskussion in der deutschen landesgeschichtlichen Forschung nachzuzeigen. wenn wir heute in der Lage sind, diesen Forschungsprozess in kritischer Distanz zu rekapitulieren, dann deshalb, weil diese verfassungsgeschichtliche Schule einen historischen Faktor fast konsequent ausgeblendet hat, nämlich die zunehmende Bedeutung des gemeinen Rechts, des kanonischen Rechts, der Jurisprudenz, überhaupt das Vorbild des antiken Imperium Romanum. Ich darf auch sagen, meine Generation hat diese Forschung in Schlesinger, Kirchdorf, Meyer, Zahnbauer und wie sie alle heißen, Karposen, mit Begeisterung verfolgt. Das ist für mich also ein Stück meiner Lebensgeschichte, dazu eine gewisse Distanz zu gewinnen. Der Einfluss der gelehrten Bildung auf das Rechts- und Schriftwesen und die sozialgeschichtlichen Folgen dieses Prozesses stehen zwar außer Frage und haben längst die Bildungsgeschichte und insbesondere auch die Universitätsgeschichte zu einem Hauptthema der modernen Geschichtswissenschaft werden lassen. Aber was sich dadurch im Rechtsdenken, im Verfassungsgebäude des Reiches und in seinem politischen System verändert haben könnte, ist noch kaum Gegenstand wissenschaftlicher Bemühungen gewesen. In der mittelalterlichen Verfassungsgeschichte beherrscht das Paradigma Landesherrschaft weiterhin das Feld, kann doch jedermann in einigen wenigen, aber sehr bekannten Texten des 13. Jahrhunderts nachlesen, dass es die Domini Terrae wirklich gegeben hat. Nun, an dieser Stelle möchte ich mit meinem Versuch, der Bedeutung der Grundherrschaft für die Territorienbildung näher zu kommen, ansetzen. Das heißt also, ich werde mich um allgemeinste Kategorien kümmern, keine Fallstudien bieten. Ich werde also nicht von den einzelnen Komponenten der Grundherrschaft hier sprechen, sondern von der Frage, wie sie benannt worden ist. Ich erlaube mir zunächst etwas zu wiederholen, was ich schon an anderer Stelle, aber ohne viel Erfolg, darf ich sagen, veröffentlicht habe. Im Mittelpunkt meines Referates werden dann weitere Quellen, die bisher kaum zur Kenntnis genommen worden sind, stehen. Und abschließend wird dann zu überlegen sein, in welchem Verhältnis Grundherrschaft und Territorienbildung im späten Mittelalter stehen können. Nun zunächst ein bisschen Wiederholung von mir persönlich längst Bekannten. Ich darf zunächst an die Warnung noch allgemein bekannt, muss ich sagen, jetzt hinsichtlich des ersten Punktes zumindest, ich darf zunächst an die Warnung von Karl Kröschel erinnern, mit dem Begriff der Herrschaft als einer soziologischen Kategorie ohne Rücksicht auf den realen Begriffsgehalt in den Quellen vorsichtig umzugehen. Das ist eine bekannte Kontroverse. Sieht man sich die lateinische Vokabel Dominium näher an, dann ist an einem klar erkennbaren Bedeutungswandel seit dem 12. Jahrhundert nicht vorbeizukommen. Während sich das Wort Dominium in älterer Zeit auf alles bezieht, was der Gewalt eines Dominus unterworfen sein kann, ist das Dominium jedenfalls des 13. Jahrhunderts eine zumindest überwiegend, wenn nicht vorrangig eigentumsrechtliche Kategorie. Nun dies einmal vorausgesetzt, das kann ich hier im Einzelnen natürlich nicht belegen weiter, dies vorausgesetzt muss auch der Dominus in den Quellen des 13. Jahrhunderts mit größter Vorsicht betrachtet werden. Der Dominus ist nun einmal auch Eigentümer im römischen Recht. Das Wort Proprietarius ist im Mittelalter sehr, sehr selten. Also Dominus muss man mit großer Vorsicht sich ansehen. Ohne Zweifel gibt es natürlich weiterhin Wendungen wie Dominus Mundi oder Dominus als Titel für Kleriker, speziell für Priester. Aber wenn wir jetzt mit einem Dominus zu tun bekommen, der Sachherrschaft ausübt, wie ein Eigentümer dies nun mal tut, dann muss angesichts dessen den Kanzleien ja schon vorhandenen gelehrten Rechtswissens die Frage gestellt werden, ob hier nicht in erster Linie von einem Eigentümer die Rede sein soll. Denn spätestens seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts nimmt der Gebrauch gelehrter juristischer Begriffe und Formeln in der Kanzlei sowohl des Königs wie in den Kanzleien der Fürsten außerordentlich an. Daher kann die Gleichsetzung von Dominium und Proprietas im antiken Recht, die dort längst geläufig war, oder eben auch die Bezeichnung des Eigentümers als Dominus nicht einfach vernachlässigt werden. Aus diesem Grunde habe ich auch zu bezweifeln gewagt, dass der gern zitierte Dominus Terrae im Statutum in Favorem Principum von 1232 ein Landesherr im Sinne der Geschichtswissenschaft ist. Zumal in dieser Urkunde sonst nur von Principes und von Magnates die Rede ist. Und der Wechsel des Wortgebrauchs an einer Stelle zum Dominus Terrae einen Grund haben muss. Allerdings ist auch schon auf der Grundlage der bisher gesichteten Quellen sicher, dass das Rechtswort Dominus im späten 13. Jahrhundert auch auf eine ganze Terra, zum Beispiel Hessen, bezogen werden kann. Die damit gegebene Doppeldeutigkeit von Dominus, einmal als Eigentümer von Land, ein andermal als Herr eines ganzen Landes, ist natürlich geeignet, den Nutzen der Unterscheidung in Frage zu stellen und lieber gleich bei dem gewohnten Landesherrn zu bleiben, womit sich die Assoziation einer viele Jahrhunderte überdauernden Herrschaftskontinuität auf grundherrschaftlicher Basis von selbst einstellt. Ob die angedeutete Hypothese Bestand haben kann, ob also der Dominus Terrae im 13. Jahrhundert zumindest auch als Landeigentümer verstanden und vom Landesherrn unterschieden werden muss. Das ist die Frage, die zu prüfen ist, und es drängt sich damit dann auch die Frage auf, was eigentlich das Kriterium eines wahren Dominus Terrae im Sinne von Landesherr eigentlich ist. Nun, und diese Frage möchte ich jetzt im Schwerpunkt meines Referates einem heterogenen Quellenkomplex zu prüfen versuchen. Die Quellentexte, über deren Auswertung ich hier also berichte, die liegen seit langem publiziert vor in einer Edition, die fast niemand benutzt, nämlich dem Korpus der altdeutschen Originalurkunden. Er ist auch sehr schwer benutzbar, er hat keine Register. Es gibt aber jetzt eine Arbeitsstelle in Berlin, wo man die Stichwörter beziehen kann. Dadurch wird die Sache machbar. Also, dieses Korpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahre 1300 enthält aus der Zeit zwischen 1273 und 1292 30 Texte, in denen von Landherrn und von Landesherrn die Rede ist. 18 Belege stammen aus Österreich, Kärnten und Krain, je einer aus Bayern, Schwaben und Franken, je zwei aus der Wetterau und vom Oberrhein. In 5 Fällen handelt es sich um Königsurkunden. Die Streuung ist also recht ungleich, weshalb es sich anbietet, zunächst das dichtere Vorkommen einschlägiger Quellen im Ostalpenraum einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Schon in der ältesten dieser Urkunden, einem Gelöbnis der österreichischen Stände gegenüber König Rudolf, den von ihm gebotenen Landfrieden 10 Jahre zu halten, treffen wir auf eine sprachlich präzise, sogar orthografisch konsequent durchgehaltene Unterscheidung von Landherrn und Landesherrn. Problem für italienische Zuhörer und Deutsch, das ist so, sondern due parole, per Dominus Terra. Landesherr ist der Prinzeps, kurz gesagt, und Landherr ist der Dominus im Sinne von Proprietatus. Das ist nun das, was ich hier zu beweisen denke. In dieser Urkunde stehen also Landesherren und Landherren terminologisch ganz klar nebeneinander. Das heißt da etwa, wir die Landherren und die Städte, Ritter und Knappen, die zu dem Lande gehören, wollen den Landesherren dienen, Wer den Frieden stört, soll vor dem Landesherrn geladen werden. Kommt er nicht, so sollen die Landherren, steht er wieder und knacken, gegen ihn ausziehen, ihn schaden und nicht davon lassen, ohne des Landesherrn Erlaubnis und so weiter. Vielleicht noch erwähnenswert: Der Landesherr soll einen Dienstmann richten nach der Landherrenrat, die also den Gerichtsumstand bilden. Dieser doppelte Sprachgebrauch ist im österreichischen Raum ganz geläufig, wenn auch die Schreibweise dann wieder wechseln kann. So begegnen uns die Landherren neben den Stadtbürgern als ein Personenkreis, der dem Landesherrn mit seinem Rat zur Seite steht. In einer ausführlichen Urkunde des Grafen Albrecht von Habsburg 1281. In einer Urkunde aus dem Jahre 1286, in welchem der Aussteller gegenüber dem Bischof von Passau auf Ansprüche verzichtet, ein beliebiger Adliger, wird erklärt, er habe das getan mit Rat seiner Freunde und mit dem Rat der Landherren. Offensichtlich hatte dieser Personenkreis eine starke Stellung in der Rechtsprechung. 1289 sind es in Krems die Landherren, vor denen der Herzog gegen einen ungetreuen Gefolgsmann klagt. In Wien erscheinen 1297 die Landherren als Urteiler auf dem Land Wien. 1299 sind sie als Ratgeber des Herzogs in einer Schlichtung in der Abtei Zwettl beteiligt. In anderen Urkunden dieser Region kommt der Landesherr vor, in verschiedenen, sehr charakteristischen, unverwechselbaren Funktionen, als Lehensherr, als Gerichtsherr und ähnlich. Nun, das Gegenüber von Landesherr und Landherr ist an sich nicht neu. Man kann das bei Otto Brunner nachlesen, wenn auch recht knapp. Die Landherren sind danach der höchste Stand in den österreichischen habsburgischen Territorien, der höchste Stand oberhalb der Ritter. Es handelt sich dabei jedoch keineswegs um eine österreichische Besonderheit, wie, wenn ich das richtig sehe, in dieser Geschichtswissenschaft wohl angenommen wird. Auch an Rhein und Main gibt es Landherren, die keine Landesherren sein können. Verschwören zum Beispiel im Jahre 1273 einige Wetterauer Grafen Urfehde und verbinden diese mit der an ihre Landherren, Landleute, Verwandte und alle Freunde gerichteten Aufforderung, sie für den Fall des Eidesbruchs gemeineidig, treulos und ehrlos zu halten. Also Landherren von Grafen. Diese können natürlich nicht mehr als kleine Ritter sein. 5 Jahre später bemühen sich Personen des gleichen Standes wie um Angehörige gräflicher Häuser um eine Streitschlichtung, wobei sie die Versicherung abgeben, keiner ihrer Landherren solle den anderen mit unrechter Gewalt bedrängen. Als eindeutig den Grafen untergeordnete Schicht kann es sich bei diesen Landherren um nicht mehr als niederarmige Ritter handeln. Auf jeden Fall auch Angehörige des niederen Adels, denn von den Landleuten werden sie ja deutlich unterschieden. Ganz ähnliche Verhältnisse treffen wir in der Umgebung von Straßburg an, wo Texte aus den Jahren 1261 wiedergeben. Der Bischof beklagt sich, dass die Bürger die Ansprüche, die sie gegen die Landherren und Ritter haben, unzählig viele unschuldige Landleute, also offenbar die Leute, die erwähnten Herren, gefangen genommen haben. Und er sagt dann, das führt dazu, dass der gemeine Mann sich aus Straßburg gar nicht mehr hinausgetaucht und kann ins Umland. Etwa 2 Jahrzehnte später beklagt man sich im Straßburger Stadtgericht in umgekehrter Weise. Nämlich, dort heißt es, die Landherren hätten die böse und unermessliche Gewohnheit, wegen der Schulden einzelner Bürger an andere unschuldigen Bürgern zu vergreifen. Und dass man nun der Test ist, wenn ein Herr, also ein Landherr oder Landmann, einen Bürger angreift und dieser könnte sich nicht am Schuldigen rechnen, dann sei es ihm erlaubt, Schadensersatz von den Vorhandenen, wie das zu fordern. Also das sind die Gesetze, die Logik der Rachtwerks. Wieder haben wir es hier also mit Landnamen zu tun, die sagen wir Landleuten, unter denen wir uns kaum die benachbarten Landesherren von Vorösterreich oder der Pfalzgrafschaft vorstellen dürfen. Das gleiche gilt für ein Landmann in der Abtei Kempten, der in einem ganz heterogenen Kreis als Käufer erscheint. Schließlich gehört in diesem Zusammenhang auch eine Urkunde des Bischofs Manuel von Würzburg aus dem Jahre 1296. Dort werden nun einige Landherren benannt, namentlich. Das ist ein Gottfried von Luneck, eine Karl von Hohenrohr und ein Graf Rudolf von Wertheim. Die haben sich in einer der vielen Streitigkeiten zwischen der Stadt und dem Bischof als Mittler betätigt und erklären für den Fall weiteren Unrechts, dass sie persönlich nach Würzburg kommen würden und nach Wiener oder nach rechtlicher Reinigung des Streitfalls befreien würden. Diese Verpflichtung nennt der Text Bürgschaft. Die drei Personen selbst bezeichnen er als Landherren. Dieser Begriff findet nun in dieser Urkunde nicht weniger als 7-mal Verwendung, immer auf diese drei Personen, sodass die Vermutung nahe liegt, dass es sich in der Vorstellung des Kanzleischreibers um eine ganz fest umrissene Personengruppe handelt. Bestätigt wird dieser Eindruck dann durch die Regelung, dass bei Ausfall einer dieser Personen die Bürger einen anderen Landherrn beischaffen sollen. Das heißt, hier heißt es Landesherr, aber das ist so ein Landherr, nämlich ein Genosse des Bodens. Nun bereitet es natürlich keine Schwierigkeiten, einen Bodenhold oder einen Wertheim, Grafen von Wertheim als wirkliche Landesherren aufzufassen. Aber im Falle des Herrn von Brunning ist das schon sehr viel schwieriger, ein sehr viel weniger bedeutendes Adelsgeschlecht, sodass sich der Verdacht aufdrängt, dass es auch im Falle Hohenburg und Wertheim eher die moderne Optik ist, die eine Übereinstimmung mit dem Begriff der Landes, mit dem modernen Begriff des Landes dann da nahelegt. Es ist auch an die Pflichten zu denken, das sind Leute, die übernehmen hier gravierende Pflichten, sodass die Annahme naheliegt mit der Betonung der Eigenschaft als Landes, also Landherren, sind sie als Träger von Vermögen ins Spiel gebracht worden. Der Bischof von Würzburg jedenfalls, der wirklich der mächtigste Fürst der Region ist, der heißt an keiner Stelle Landesherr oder Landherr. Nicht in diesem Text. Also auch die erwähnten fränkischen Landesherren sind in Wahrheit nur Landherren. Ein Sprachgebrauch, nach welchem an Rhein und Main der Landesfürst, Landherr oder Landesherr heißt, lässt sich in unseren Fällen jedenfalls in diesem Ausschnitt, den man in diesem Korpus vor sich hat, überhaupt nicht nachweisen. Er muss deswegen nicht ausgeschlossen sein. Anders dagegen in einem Beispiel, im einzigen Beispiel aus Bayern. Dort gibt es eine Urkunde des Bischofs von Regensburg von 1293 über einen Vergleich zwischen zwei bayerischen Herzögen. Und denen werden da Rechte als Landherren zugebilligt, die eindeutig landesherrlicher Art sind. Es geht nämlich um Folgendes, zum Beispiel um das Recht, Eigengut eines Missetäters, eines Delinquenten, an sich zu ziehen oder die Burg eines solchen Menschen in Besitz zu nehmen und ihn aus dem Lande zu vertreiben, Eigengut in Besitz zu nehmen. Das muss man sich überlegen. Also das kann. Da gibt es keine lebensrechtliche Beziehung, das ist ein echter Landesherr, der hier gemeint ist. Und es ist sicher kein Zufall, dass dieser Text nun aus Regensburg kommt, also im ganzen österreichischen Raum, Alpenraum, benachbart, wo wir aus Österreich diese Redeweise haben, vom Landesherrn in unserem Sinne wirklich kennen. Schließlich noch ein Blick auf die Zeugnisse aus der königlichen Kanzlei, das sind also insgesamt 5 Texte, aber bemerkenswerte Texte. Zunächst der bayerische Landfriede von 1281, beschworen gleichfalls zu Regensburg von König Rudolf, dem bayerischen Herzog und dem dortigen Bischof. Das heißt, niemand wolle Geleit geben, es sei denn der Landherr oder sein Beauftragter. Hier ist aus dem Kontext der Urkunde überhaupt nichts dafür zu gewinnen, wer das sein könnte. Aber hier darf man sich an das Statutum im Verborgenen Prinzipum erinnern, wo ja drin steht, dass das Geleit ein Recht der Fürsten per terram eorum ist und zudem ein solches, dass nach dem Statutum ein solches, das sie vom König zu lehen erhalten haben. Dieser historische Hintergrund, die bayerischen Adressaten und auch, ich möchte sagen, die Sachgesetzlichkeit, das Sachproblem, Geleit über große Räume hinweg zu gewährleisten, das alles spricht dafür, dass wir es hier gleichfalls mit Landesherren, das heißt mit den Herzögen, zu tun haben, dass sie nicht adelige Grundbesitzer gemeint sind. Einen ganz anderen Eindruck vermittelt dagegen ein paar Jahre später verkündeter Schiedsspruch desselben Königs, mit welchem ein Konflikt zwischen dem Klerus und den Bürgern der Stadt Speyer beigelegt wurde. Hier ist davon die Rede, dass sowohl Pfaffen wie Laien aus der Stadt Speyer den Landherren, den Landleuten und den Klöstern Korn zum Eigenbedarf verkaufen dürfen, dass es ihnen aber nicht erlaubt ist, das Getreide den Rhein abwärts zu transportieren oder aus dem Lande zu bringen. Landherren, Landleute, Klöster, von denen hier die Rede ist, leben offenbar im Umkreis der Stadt, den man vielleicht großzügig bemessen muss, zu welchem aber sicher nicht nur benachbarte Fürsten und Sitten der Pfalzgraf gehören. Es scheint sich um Landherren und Landleute zu handeln, die denen in der Umgebung von Straßburg sehr ähnlich sind. Schließlich das letzte Dokument von breiterem Interesse. Das ist ein Landfrieden König Rudolfs von 1287. Das ist in 6 Originalen überliefert. Jeweils am Ende dieser Urkunden zwischen Corroboratio und Eskatol findet sich ein Satz, mit welchem der König den Fürsten eine Besserung des Landfriedens gestattet und dann sagt, wenn sie das selbst nur machen, dann soll das keine Verletzung des Landfriedens sein. Und diese Besserung des Landfriedens, die soll unter Einbeziehung der Landherren geschehen. Wie in diesen 6 Texten nun Fürsten und Landherren bei der Besserung zusammenwirken sollen, das wird zum Teil unterschiedlich, in diesen 6 Originalen unterschiedlich formuliert. 3-mal heißt es, dass auch die Fürsten und die Landherren in ihrem Lande mit der Herren A selbst und machen. 1-mal heißt es, dass auch die Fürsten oder die Landherren in ihrem Lande mit der Herren A selbst und machen. Ein weiteres Mal ist davon die Rede, dass die Fürsten mit ihren Landherren in ihrem Lande tätig werden. Nur eine Urkunde, und das ist interessanterweise nur aus Salzburg, eine aus Salzburg überlieferte Fassung, da werden die Auslegungsschwierigkeiten bereinigt in folgender Weise, was auch die Fürsten in ihrem Lande mit der Landherren setzen und machen. Das heißt, die haben also das klare System, wie es in Österreich auch sonst aufzufinden ist. Das soll also der Besserung des Landfriedens nicht Landfriedensbruch sein. Zäumer, schon Zäumer, hat wohl richtig vermutet, dass in dieser Salzburger Fassung der ursprüngliche Text im Sinne des österreichischen Sprachgebrauchs abgewandelt worden ist. Weil wir dort die Landherren im Verhältnis zum Landesherrn, zum Landesfürsten, eine ganz bestimmte, allen bekannte Stellung einnahmen. Im Übrigen hat Zäumer die Schwierigkeiten bei der Interpretation dieses Textes erheblich unterschätzt, wenn er davon ausgeht, dass die Landherren sonst eben Landesherren seien. So bekannten Landesherren. Dreimal werden diese Landherren ja gleichgeordnet neben die Fürsten gestellt, was wenig verständlich ist, wenn auch die Fürsten, was klar ist, ja Landesherren sein sollen. Bilden nun die Landherren aber eine eigene Gruppe, dann gibt es 2 Auslegungsmöglichkeiten. Entweder wird auch dem Landherrn gestattet, den Landfrieden zu bessern, so deutet das im Verhältnis der beiden Personen Kreise zueinander die einzige Variante, die oder setzt. Nicht? Also Fürsten oder halt eben dieses Besserungsbild. Oder aber man legt den Passus Fürsten und Landherren so aus, dass die Landherren bei der Besserung mitwirken. Und das sagt die einzige Variante, auch ausdrücklich, in der die Formulierung gewählt wurde, dass die Fürsten mit den Landherren das Besserungsrecht haben. Für diese Lesart spricht schließlich die immer Stereotype zugefügte Formel mit der Herren Rat, denn das sind sicher dieselben Landherren und nicht etwa noch eine weitere Herrengruppe unter den Landherren. Als Ergebnis einer genaueren Betrachtung dieser sechs Urkunden kann man jedenfalls feststellen, dass die hier erwähnten Landherren mit Sicherheit nicht als Landesherren im Sinne der Geschichtswissenschaft angesprochen werden würden. Es sind Herren, ähnlich denen, welche hier im Umkreis von Straßburg, Speyer und Würzburg begegnet sind, die ihre Macht auf Grundbesitz stützen, vielleicht auch städtisch eine homogene Gruppe bilden, aber keinesfalls mit den Fürsten gleichgesetzt werden können. Es gibt da noch eine weitere Urkunde Rudolfs, in diesem Sinne lautet, und wäre auch hinzuzufügen, dass Adolf von Nassau in einer Königsurkunde denselben Sprachgebrauch übernommen hat. Es gibt da noch einige Fälle von den insgesamt 30 Belegstellen, wo man zweifeln kann, wer gemeint ist. Es ist aber ein relativ, sind drei, vier Fälle, relativ kleine Zahl. Nun, der Blick, was soll das Ganze? Der Blick auf die deutschsprachige Überlieferung, meine ich, öffnet die Augen dafür, dass für die Domini Terrae zwei Übersetzungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Denn dass die lateinische Fassung von Landherrn oder Landesherrn immer nur im letzteren Sinne als Landesherr verstanden werden darf, das ist von vornherein ganz unwahrscheinlich. An dieser Stelle muss dazu ein Beleg genügen, nun müsste man natürlich in lokalgeschichtlichen Quellen nach den Domini Terrae suchen. Das habe ich in dieser Breite natürlich nicht gemacht, das ist ja fast nicht machbar. Aber ein Beispiel aus den mir bekannten Würzburger Quellen. Derselbe Bischof Manewold von Würzburg, in dessen Urkunde so ausführlich von drei Landherren aus der Umgebung die Rede war, hat in seinen Synodalstatuten von 1298 das folgende Verbot erlassen. Prohibimus sacerdotibus et aliis clericis. Und aliqua de ecclesiis suis domino terre. Wenn tui cum ver alii homagia mit aliquitale facere non presuma, done cambiant sui episcopi consilium. Ihr sollt verhindert werden, dass Kleriker wegen ihrer Kirchen dem Dominus Terrae einen Eid leisten, einen Eid nach Art des Lehnseides, was also aus kirchenrechtlicher Sicht zu vermeiden ist und verhindert werden muss, dass Rechtsbeziehungen, die man als eigenkirchlich einstufen könnte. Solche Gefahren drohen nicht von den Landesherren generell, sondern speziell von Landeigentümern, die hier zweifellos gemeint sind. Mögen das nun große Grafen, Konzertheim oder kleine Ritter sein. Nun zu den Folgerungen. Es mag vielleicht überraschen, auf welchem Umweg ich das Thema Grundherrschaft und Territorienbildung in Angriff genommen habe. Die Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Ergebnissen liegen indessen auf der Hand. Wenn die Domini Terrae durchaus nicht immer Landesherren sind, wenn wir nicht nur im bayerisch-österreichischen Raum, sondern auch in den königsnahen Gebieten am Mittleren Rhein zwischen Landherren und Landesherren unterscheiden müssen, dann führt offenbar auch vom Dominium Terrae kein geradliniger Weg zur Landesherrschaft. Dieses Dominium aber in den Händen adliger Herren ist zweifellos mit der Grundherrschaft identisch. Sowohl die ständisch hochstehenden Landherren aus Österreich wie die Landherren aus dem Würzburger Umfeld sind nicht nur Grundeigentümer, sondern auch Inhaber von Gerichtsbarkeiten und anderen Herrschaftsrechten. Inhaber eines Dominiums sind vorzugsweise adlige Herren. Landherren also, deren Recht sich insbesondere auch auf die Vogteien über Kirchen und Klöster erstreckt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich anderswo mal hingewiesen habe, dass in vielen Urkunden des 13. Jahrhunderts die Vogtei in einem Atemzug mit der Kategorie Dominium erscheinen wird. Soweit diese Vogteien nicht von einem zur Reichskirche gehörenden Bischof oder Abt erworben werden konnten, hatte die geistliche Grundherrschaft keine Chance, sich zu einer reichsunmittelbaren Herrschaft zu entwickeln, es sei denn, sie gehört selbst zur alten Reichskirche, Immunitätsprivilegien ausgestattet oder ähnlich. Diese Verhältnisse hinsichtlich der Vogtei, meine ich jetzt, sind in der bisherigen Forschung so weit geklärt, dass sie ja eigentlich keines weiteren Kommentars bedürfen. Offen ist dagegen die Frage, warum sich die Grundherrschaften der weltlichen Herren hinsichtlich ihres politischen Status schließlich unterschiedlich entwickelt haben. Die einen zum frühmodernen Obrigkeitsstaat, die anderen zur Landflüssigkeit. Das heißt, es muss also Kriterien geben, nach welchen schließlich Domini Terrae, die Landherren blieben, von solchen Domini Terrae, die Landesherren wurden, unterschieden werden konnten. Die Antwort ist ziemlich einfach. Wenn man einmal den Landesherrn und seine angeblich germanischen Wurzeln vergisst und die Quellen so, wie sie sich auszudrücken pflegen, zur Kenntnis nimmt. Belege für die Domini Terrae muss man ja suchen. Wer uns dagegen überall begegnet, das sind Principes und oder Fürsten, deutschsprachige Fürsten, für die sich die Forschung merkwürdigerweise seit den Arbeiten Edmund Stengels kaum noch interessiert hat. Denn der Prinzess ist nicht irgendein Adliger aus germanischer Vorzeit, sondern eine Figur des antiken Rechts, auf welche wichtige politische Funktionen bezogen sind in den römischen Rechts. Wenn sich die hierarchischen Strukturen im Reiche gerade in der Stauferzeit vollenden, der Reichsfürstenstand im Jahre 1180 fertig vor uns steht, die Königsbandäre im Sachsenspiegel ausformuliert wird, dann kann dieser Rationalisierungsprozess doch nicht erklärt werden, ohne die zugleich dynamisch einsetzende Reflexion des politischen Systems durch Lektüre der antiken Rechtsquellen. Vor diesem Hintergrund mussten die Principes als Vertreter des Kaisers begriffen werden. Darin bestehen ihre besondere Würde und Autorität, an die kein anderer Dominus Terrae, der eben nur ein Landherr bleibt, herankommt. Die Inhaber der Fürstenwürde sind die wahren Landesherren, die zwar auch über Grundherrschaften verfügen, ihre politische Stellung aber anders durch das Reich begründen und legitimieren. Viele Einzelheiten des spätmittelalterlichen Verfassungslebens sind kaum zu verstehen, wenn man sich dieser stellvertretenden Wahrnehmung von Reichsautorität und Reichsaufgaben durch die Fürsten nicht bewusst ist. Dies ist auch der Grund, warum die deutschen Grafen in so außerordentlicher Zahl die Aufnahme in den Reichsfürstenstand anstrebten und auch sehr zahlreich erreichten. Übrigens auch ein Thema, das während der vergangenen Konjunktur der Adelsherrschaften der Forschung fast in Vergessenheit geraten ist. Den Grafen genügte ihre Herkunft aus dem germanischen Adel offenbar nicht. Sie wussten, dass politisches Gewicht im Reich nur hatte, wer sein Land und seine Würde von dort empfing, vom Reich nämlich, und nicht nur ein selbstgestrecktes Konglomerat von Allodien und fürstlichen Lehen zu bieten hatte. Vor allem die Grafen, die den Sprung in den Reichsfürstenstand nicht mehr schaffen, sind dann dafür verantwortlich, dass wir in Deutschland nicht einfach Fürst und Landesherr gleichsetzen können. Aber wir sollten uns bewusst sein, dass es sich bei diesen Grafen, die Grafen bleiben, um Nachzügler handelt, die um die Wende zum 16. Jahrhundert, als dann die Verfassungsverhältnisse im Reich sich verfestigten, in ihrem Status verbleiben mussten. Es gab allerdings auch in der Neuzeit noch Standeserhöhungen. Wir wissen durch einige neue Untersuchungen, wie mühsam es für diese Kategorie von Landesherren, also die einfachen Grafen, zum Beispiel von Wertheim, Würzburger Nachbarschaft, wie mühsam es für die gewesen ist, Zugang zum Reichsmarkt zu finden. Die Grundherrschaft ist also nicht das entscheidende Kriterium für die Staatsbildung im Römischen Reich. Dazu bedurfte es im Regelfall einer unmittelbaren Rechtsbeziehung zum Reichsoberhaupt, wie sie in der Belehnung zum Ausdruck kam. Nun, mit diesem Ergebnis soll nun allerdings nicht die Realität der Adelsherrschaft im Mittelalter geleugnet werden. Und ich will sie auch nicht wieder durch die alte Amtstheorie und die Klage über den Zerfall der Reichsgewalt ersetzt wissen. Davon haben sich Schlesinger und andere mit Recht distanziert. Aber das Entwicklungsprofil unserer Problematik lässt sich ohne Einbeziehung der Umbrüche im Bereich von Bildung und Recht nicht nachzeichnen, also ohne den Einfluss der Rezeption, Schlagwort eigentlich gesagt. Macht man aber einen solchen Versuch, wie ich es hier angedeutet habe, dann relativiert sich die Bedeutung der bloßen Adelsherrschaft und damit auch der Grundherrschaft für die Territorienbildung ganz erheblich. Nun, eine ganz andere Frage ist, das ist jetzt schon, sind schon meine Schlussbemerkung gewissermaßen, eine ganz andere Frage ist, ob der frühmoderne Staat, so wie er schließlich entstanden ist, nicht wesentliche Elemente der Grundherrschaft in sich aufgenommen hat, sodass ohne die mittelalterliche Geschichte der Grundherrschaft der Obrigkeitsstaat des 16., 17. Jahrhunderts ein anderes Gesicht hätte haben können. Und diese Frage, das ist eine Fragestellung, die eine eigene Abhandlung füllen könnte. Und sie hat zum Teil hypothetischen Charakter, weil wir eine alternative Staatsbildung ohne vorangehende Epoche der Grundherrschaft meines Wissens in Europa kaum haben. Jedenfalls kenne ich das nicht. Aber an kräftigen Indizien dafür, dass die frühmodernen Staatswesen noch grundherrschaftliche Züge tragen, fehlt es nicht. Schon der Begriff der Subjektion, die Untergehendigkeit in der frühen Neuzeit, ist doppeldeutig, im Lateinischen wie im deutschen Sprachgebrauch, das heißt Untertan, sowohl im Sinne des abhängigen Bauerns, also Untertan ist der abhängige Bauer, aber Untertan ist auch jeder, der an der Landesobrigkeit unterworfen ist. Wobei man dann in der Neuzeit die Landsassen, das sind also die geistlichen und adligen Grundbesitzer, ungern als Untertan bezeichnet hat, ungern oder gar nicht. Wenn man sie so genannt hat, dann hat man gleich gesagt, das ist aber ganz besonders. Man könnte auch eine Reihe feudaler Lasten natürlich aufzählen, wie Misthaupt- oder Abzugsgelder, um das Fortwirken grundherrlicher Strukturen bis zum Ende der altständischen Ära zu belegen. Nicht zuletzt die Revitalisierung der Leibeigenschaften der Neuzeit wäre in diesem Zusammenhang zu überlegen. Aber einer solchen Betrachtungsweise stehen andererseits so gewichtige Bedenken gegenüber, dass ich auf diesen zweiten Vortrag hier verzichten möchte. Es scheinen mir seit dem 15. Jahrhundert für den frühmodernen Obrigkeitsstaat genuin politische Faktoren ungleich größere Bedeutung zu haben. Nämlich das Gerichtswesen, in Appellationszügen hierarchisch geordnet, die Gesetzgebung mit einer umfassenden Kompetenz in Sachen sozialen Verwaltung und Religion, die Entstehung einer leistungsfähigen Funktionselite, also der Beamtenapparate und so weiter. Im Vergleich dazu ist also, scheint mir für den Obrigkeitsstaat Abzugsgeld und Westhaut und Fastnachzug und selbst die Leibeigenschaft von sekundärer Bedeutung zu sein. Alle diese charakteristischen politischen Komponenten des Staates seit dem späten 15. Jahrhundert entfalteten sich vorbildhaft zuerst in den Fürstenstaaten. Die einzigen politisch unabhängigen Grundherrschaften der frühen Neuzeit, das sind die der Reichsritter. Sie sind vom Volker Press ganz treffend charakterisiert worden als Gebilde, die gegen den Staatsbildungsprozess entstanden. Eine Reaktion gegen den Staatsbildungsprozess. Das, die in der Tat Territorialeinheiten von grundherrschaftlichem Charakter, wo man ein bisschen obrigkeitliche Mimikrie gemacht hat. Aber den Reichsrittern eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen, das würde den Rahmen der hier notwendigen Bewegung einsprengen. Wir bedanken uns sehr für diesen Vortrag, der in so klaren Linien unserer Thematik einen gewissen Schluss, einen Zielpunkt und einer Beschreibung der bisher für unsere Studien maßgebliche Zeitschwelle geleistet hat. Das kommt aus der Natur der Sache und ich Geschichte geht weiter und darum müssen wir diesen Weg so weit starten. Ich wollte jetzt als Gäste Frau Monika Kress bitten, da können Sie hier zu mir kommen. Aumentando l'importanza del diritto comune, della recezione del diritto romano, e da questo punto sono partite le sue riflessioni. Si è parlato di Landesherrschaft e Dominikerke, e ha cominciato a chiarire che bisogna parlare di dominus. Dominus con cautela, perché dominus può sia significare e significa dal XIII secolo proprietario, ma può significare anche signore. E può dire in tedesco, in germanico, significa dal XIII secolo sia proprietario di un territorio, ma anche proprietari di tutto un territorio in senso di Landesherr. E direi che il Landesherr lo chiamiamo principe e il Landherr lo chiamiamo padrone. E da ora in poi sempre lui ha parlato sempre di Landesherr e Landherr. Continuo a chiamare il padrone principe che sono chiamo. Lui ha fatto aiutare una serie di fonti che sono già state edite da tempo, ma finora poco prese in considerazione, che sono il Corpus de Acta Ordinato fino a 1300, e lì ha trovato 30 testi tra il 1273 e il 1293 che parlano o di princeps o di padrone. 18, la gran parte in Austria e nella parte del sud, uno in Steiermark, che è un po' più basso dell'Austria. Sì. E uno in Baviera, in Svezia, in Franconia, e 5 sono documenti reali. Prima ha trattato del gruppo più vasto, che è della regione degli Alpi dell'Est, e lì ha fatto un paio di esempi dove si vede chiaramente che già nei documenti, sia dal punto di vista della lingua ma anche dal punto di vista ortografico, viene chiaramente differenziato tra Landherr e Landesherr, tra padrone e principe. Non penso che devo elencarvi gli esempi perché significavano e servivano soprattutto a chiarire questo concetto. E emergeva un gruppo ben circoscritto di padroni di Landherr in questi documenti, e dall'altra parte invece vediamo il Landesherr, il principe d'Oro di Asburgo. E poi ha guardato anche il documento bavarese, che è vicino all'Austria, dove troviamo la stessa chiara differenziazione, mentre in un documento reale del 1281 viene parlato appunto di Dominus Terre, e lì attraverso lo statuto in favore principum, che questo diritto che viene nominato in questo documento dà chiaramente ai principi, in questo caso lo interpreta come principe, non come padrone, il dominus terre nominato. E così anche per gli altri documenti è sempre ben separato, qui si tratta di patrone o qui si tratta di principe, di Lanter o di Lantesen. E attraverso questi fonti è arrivato a una chiara differenziazione già appunto verso la fine del XIII secolo, e significa che ci sono sia padroni che hanno il loro potere passando sul Grundbesitz, sul terreno, e forse sono appunto un gruppo omogeneo dal punto di vista del loro Stamm, ma bisogna differenziarli in ogni caso dai principi, anche se tutte e due vengono chiamati Domino Terre. E allora, visto che cerchiamo questa parola latina nei conti Domini Terre, e bisogna usare due traduzioni, non si può sempre solo tradurre principe, bisogna sempre pensare anche alla traduzione di padrone. Le conseguenze di questo ragionamento: il Dominium Terre dunque non vuol dire necessariamente Landesherrschaft, un principato, una signoria territoriale, ma può essere anche semplicemente signoria fondiaria, se si tratta di un padrone. E bisogna appunto sempre ben differenziare. E tutta questa differenziazione che troviamo anche già nei fonti è una riflessione della recezione del diritto antico, e il princeps in Germania a questo punto non è più soltanto uno fra i tanti nobili esistenti, ma è una figura che deriva dal diritto antico con delle importanti funzioni politici, e questa riflessione nell'epoca dei Svevi venne appunto iniziato attraverso la lettura del diritto romano, e lì si arriva al punto che anche ai contemporanei era chiaro che il princeps era diverso da un semplice padrone in quanto rappresentante dell'imperatore, e ha un'importante posizione politica nel regno e viene legittimato dal regno attraverso appunto la sua rappresentanza, il suo compito di rappresentanza dell'imperatore. È importante l'autorità del regno per i principi, e tutta questa riflessione ha fatto, rispondendo alla domanda come mai non tutti i domini terre hanno sviluppato una signoria territoriale, ma alcuni sono rimasti semplici signori fondiali. E si vede che è importante questa autorità dell'imperatore, perché molti conti tedeschi provano di raggiungere lo status di Reichsfürst, di principe del regno, perché sanno che soltanto attraverso questo riconoscimento politico viene legittimato la loro forse anche di fatto signoria territoriale. E allora non è tanto importante in Germania la Grundherrschaft, il possesso del terreno per definirsi, ma è più importante la legittimazione dall'imperatore. E con tutto ciò il professor Winowhite non vuole negare che nella realtà ci sono anche signorie territoriali, magari arrivati però non legittimati, e ripete che importante è il diritto romano in questo sviluppo. Poi ha fatto un aggiunto verso lo stato moderno, e dice che molti elementi della Grundherrschaft sono arrivati nello stato moderno, tipo la subiezio e anche altri corpi feudali, però tutto questo secondo lui non è così importante quanto i fattori politici, insomma la nascita di un disfunzionale, il maggior uso del diritto e così via. E poi fa vedere come conclusione, ha detto che i Reichsritter, i cavalieri del regno, sono una sorta di, con le loro unità territoriali, un relitto della Grundherrschaft, che sono praticamente un resto del Medioevo, i loro piccoli stati.